stehe still, als Kindlein schlafen will. Die Englein tun schön jubilieren, bei dem Kripplein musizieren. Still, still, still, weil's Kindlein schlafen will. Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf. Maria tut dich niedersingen und ihr treues Herz da bringen. Schlaf, schlaf, schlaf, mein liebes Kindlein, schlaf. Groß, groß, groß, die Lieb ist übergroß. Gott hat den Himmelsthron verlassen und muss reisen auf den Straßen.